Buyurun. Schön. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Yusuf ist mein Name. Ich bin zuständiger Arzt hier auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen dieses Gespräch führen. Wenn Sie Fragen haben, bitte sagen Sie einfach Bescheid. Alles verständlich. Erstmal, wie heißen Sie bitte? Ich heiße Anna Schmidt. Anna Schmidt. Ja. Könnten Sie Ihren Namen buchstabieren? Welchen? Vor- oder Nachnamen? Beides geht. Beide. Anna mit A-Doppel-N-A. Ja, und? Schmidt wie Schmidt mit DT. Alles klar. Frau Schmidt, wie alt sind Sie? Ich bin geboren am 1. Mai 1954. Nochmal bitte. 1. Mai 1954. Also So, 68 Jahre alt. ja, 68. Wie kann ich für, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Ich habe Probleme mit der Luft. Ich bekomme keine Luft. Ich kriege keine Luft. Sie leiden an Luftnot. Wie ist zurzeit, können Sie bis Ende unseres Gesprächs aushalten oder brauchen Sie einen Sauerstoff? Das weiß ich nicht, das müssen Sie beurteilen. Wenn Sie nicht aushalten, ich könnte Ihnen gerne einen Sauerstoff geben. Sauerstoff geben. Sie können gerne Sauerstoff haben, kann man sagen. Ich kann Ihnen Sauerstoff geben. Wir könnten Ihnen Sauerstoff anhängen. Was geht auch? Was geht über die Sauerstoff. Nasenbrille? Sauerstoff anhängen? Ja, Sie können von uns Sauerstoff. Aber kann ich Ihnen Sauerstoff geben? Ich glaube, das sagt man nicht. Sie könnten. Oder brauchen Sie Sauerstoff? Wir könnten Ihnen. Was also sagt man das eigentlich? Lode bendosylium hastalara? Wir könnten Ihnen Sauerstoff geben. Erst einmal Ihre mal Ihre Vitalzeichen überprüfen. Nee, nee, es geht um die. Ich will nur wissen, ob man das so sagen kann. Aber kann ich Ihnen Sauerstoff geben? Düşüneceğim, sonra söyleyeceğim. Okay, wir machen mal weiter. Okay. Nein, ich halte das noch aus, das Gespräch. Alles klar. Wir können jetzt Ihre Vitalzeichen messen. Dann machen wir weiter. Diese Luftnot, seit wann haben Sie die? Ehrlich gesagt, habe ich schon lange wenig Streppensteige Luftnot. Jetzt habe ich aber auch in Ruhe Luftnot. In Ruhe seit wann? Meine Herr Doktor, das geht schon seit Monaten so. Und jetzt die letzten paar Tage kann ich gar nichts mehr machen, weil ich so starke Luftnot habe. Ja, aber früher hatten Sie nur bei Belastung oder so beim Genau. Treppensteigen. Genau. Vorher habe ich das immer nur gemerkt, wenn ich mich körperlich angestrengt habe. Aber jetzt habe ich das immer. Alles klar. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist zu Ende. Ja, das soll sehr schwer sein, ne? Haben Sie auch Schmerzen irgendwo wie enge Gefühl im Brust? Momentan, ja, habe ich ist eng. Ich habe Luftnot und es ist eng. Ja. Ja, auch enge Gefühl dann. Ich bitte jetzt von Schwester ein EKG schreiben bei Ihnen. Ich werde jetzt die Schwestern bitten, dass sie ein EKG bei Ihnen schreiben. Genau. Und diese enge Gefühl, wo befindet sich? Genau. Hier. Hier in, Auf hinter meiner dem Brust. Auf meiner Brustkorb. Brust. Auf meiner Brust. Ja. Was für ein Schmerz? Also diese enge Gefühl. Ich habe keinen Schmerz. Ich habe keinen Schmerz. Ich habe nur enge Gefühl. Ja, ich meine diese enge Gefühl. Wie stark? Ja. Ein enge Gefühl. Einfach ist es eng. Ist klar. Und Sie haben auch seit ein paar Tagen diese enge Gefühl? Das habe ich auch, wenn ich mich körperlich anstrenge. Alles klar. Und diese Strahlen, diese enge Gefühl in anderer Seite oder nur beim Brustkorb, hinter dem Brustkorb? Oder Sie wollen damit sagen, ob das ausstrahlt, aber ausstrahlen tut ein enge Gefühl nie, ne? Das dürfen Sie nicht fragen. Schmerzen strahlen aus. Und sie hat ja gesagt, sie hat keine Schmerzen. Also wenn sie ein enge Gefühl hat, hat sie enge Gefühle in der Brust, fertig, aus. Und sie hat keine Schmerzen. Wenn sie Schmerzen hat, müssen Sie fragen, strahlen die Schmerzen aus? Sie hat keine Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen. Ich habe nur enge Gefühl und Luftnot. Alles klar. Und leiden Sie an zurzeit Sputum oder nein? Husten? Husten? Ja. Nein, Husten habe ich nicht, Herr Doktor. Oder hatten Sie Fieber? Nein, Fieber habe ich auch nicht, Herr Doktor. Kein Fieber? Oder leiden Sie an, oder hatten Sie viel geschwitzen? Nochmal, wiederholen bitte. Haben Sie Nachtschweiß, Kaltschweiß? Haben Sie Nachtschweiß? Haben Sie viel geschwitzt, können Sie sagen, wenn Sie das Wort geschwitzt benutzen? Haben Sie viel geschwitzt? Oder Sie können sagen, schwitzen Sie viel, okay? Ja. Haben Sie viel geschwitzt, schwitzen Sie viel oder haben Sie Nachtschweiß? Ne, alles geht. Nein, ehrlich gesagt, Doktor, ist mir nicht aufgefallen. Auch nicht. Oder ist Ihnen übel oder haben Sie sich erbrochen? Mir ist nicht übel. Und ich möchte nie wieder hören, haben Sie sich erbrochen? Nie. Haben Sie sich übergeben oder haben Sie erbrochen? Also nochmal fragen bitte. Haben Sie erbrochen? Nein, habe ich nicht. Oder war Ihnen Schwindel? Ja, Schwindel habe ich. Wenn ich mich anstrenge, habe ich Schwindel auch. Schwindel, seit wann haben Sie? Ich habe immer, wenn ich mich anstrenge, habe ich Schwindel gehabt, aber jetzt habe ich auch Schwindel. Jetzt auch, wo ich hier sitze, habe ich auch Schwindel und Luftnot. Sind Ihnen aufgefallen Ohrsausen oder Kopfschmerzen? Nein, Kopfschmerzen habe ich nicht. Ich höre auch noch recht gut. Sehr gut. Dann gibt es bei Ihrem Vorgeschichte wichtige Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte, oder leiden Sie unter einer chronischen Krankheit? Was meinen Sie damit? Ich meine, unter Zuckerkrankheit oder erhöhte Blutdruck. Ja, Zuckerkrankheit, ja, Zuckerkrankheit. Seit wann haben Sie? Ach, das weiß ich nicht, schon lange. Zuckerkrankheit, ja, Bluthochdruck, ja. Ja, habe ich. Auch schon lange oder seit wann, wissen Sie? Schon lange. Ich nehme schon lange Medikamente ein. Habe ich schon Jahre. Welche Medikamente? Oh, welche Medikamente? Also dann nehme ich ein das Metoprolol 50 zweimal am Tag, das Ramipril 5 Milligramm zweimal am Tag, Ramipil, wie viel bitte? 5. Dann nehme ich das Lercanidipin 10 Milligramm morgens. Dann nehme ich das Atorvastatin 40 Milligramm abends. Dann nehme ich das Xarelto 20 Milligramm abends. Und dann nehme ich noch Torazimid 5 Milligramm morgens ein. Alles klar. Haben Sie zurzeit Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang aktuell? Ja, ich muss viel auf die Toilette, ich muss viel Wasser lassen. Wie oft am Tag? Das ist unterschiedlich, aber ich muss sehr oft, ich muss so 3, 4 Mal am Tag und ich muss auch 2 Mal in der Nacht raus. Zweimal in der Nacht, aber das ist unser ja, Grenzwert, das ist normal. Aber am Tag, das kann viel sein. Könnten Sie einschätzen, wie viel Liter scheiden Sie aus? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Haben Sie auch Harndrang? Ja. Alles klar. Beim Stuhlgang haben Sie auch Probleme, oder? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich klappt das ganz gut. Wurden Sie schon mal operiert, Frau Schmidt? Operiert? Ja, ich wurde schon mal operiert. Und zwar haben die mich operiert am Arm. Und mit dem Arm haben die was gemacht und sind an mein Herz gegangen. Ja. Die haben was an meinem Herz gemacht, über meinen Arm, und ich war wach. Das war eine Ja, Operation, das ist schon 10 Jahre her. 10 Jahre. Etwas über Ihr Herz durchgeführt, von Ihrem Arm eingeführt und Genau. wurde ein OP, ja, wenn Sie wach sind, wach waren. Alles gut. Und was noch? Gab es Komplikationen oder etwas? Nein, es gab eigentlich keine Komplikationen, aber die haben das nach 2 Tagen, diese Operation, wiederholt. Vor Ich hatte zwei? vor 10 Jahren, die haben das nach 2 Tagen, haben sie diese Operation an meinen Arm, was sie gemacht haben mit dem Herz, haben sie wiederholt. Ja. So, es wurde zweimal durchgeführt. Haben Sie einen Unfall gehabt? Nein, die haben noch was gemacht. Die haben noch mal mit Narkose was an meinem Herzen gemacht vor 2 Jahren. Die haben. Könnte es ein Bypass sein, vielleicht, wissen Sie? Nein, nein, nein. Da bin ich ins Krankenhaus und dann hatte ich auch starke Luftnot. Und dann haben die mich schlafen gelegt und Schock gemacht. Schlafen gelenkt? Was meinen Sie damit? Schlafen gelegt. Die haben mich in den Schlaf gelegt und dann haben sie einen Schock abgegeben. Das war vor 2 Jahren. Alles klar. Und haben Sie Allergie oder Unverträglichkeiten? Irgendwelche Medikamente oder Nahrungsmittel? Ja, ich habe eine Laktoseintoleranz, aber sonst habe ich keine Allergien. Und rauchen Sie, Frau Schmidt? Nein, nein, ich habe auch nie geraucht. Oder trinken Sie Alkohol? Nein. Noch nie? Oder hatten Sie getrunken früher? Ja, bei Geburtstagsfeiern zum Beispiel mal, ne? Aber ganz selten. Auch da versuche ich nicht zu trinken. Ja, verständlich. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein. Und jetzt möchte ich ein paar Fragen über Ihr Familien- und Sozialstatus. Sind Ihre Eltern leben noch? Falsche Frage. Nein. Leben ja. Ihre Eltern noch? Leben Ihre Eltern noch oder sind Ihre Eltern noch am Leben? Genau. Nein, die sind verstorben. Das tut mir sehr leid. Darf ich fragen, woran Sie gestorben sind? Puh, das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass meine Mutter herzkrank war. Wie alt war sie, als sie gestorben? Meine Mutter, die war noch nicht so alt, sie war 70. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, ich bin 54 geboren, habe ich gesagt, ne? Ich bin ja auch schon 68 Jahre alt, ne? Und wenn von einer 68-Jährigen die Mutter gestorben ist, dann müssen Sie, also es ist normal, ne, dass sie dann stirbt. Also die ist ja schon dann viel älter. Okay. Ja, also meine Mutter war herzkrank, aber ich weiß nicht genau, was sie hatte. Ja, und Ihr Vater? Der ist ganz am Alter gestorben, der war alt. Gab es eine Krankheiten? Wissen mein Sie? Vater war eigentlich relativ gesund, der hatte nur einen Bluthochdruck. Und haben Sie Geschwister? Ja, ich habe 3 Schwestern. Sind Sie gesund? Meine eine Schwester hat auch was am Herzen, die ist auch herzkrank. Meine andere Schwester hatte schon einen Schlaganfall. Und die jüngste Schwester ist eigentlich gesund. Dieser Schlaganfall, wie ist die aktuelle Situation? Oder hat es medikamentös behandelt? Wissen Sie? Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So engen Kontakt haben wir nicht. Alles klar. Frau Schmidt, was sind Sie vom Beruf? Ich war selbstständig. Selbstständig, gut. Mit wem leben Sie? Falsche Frage. Mit wem leben Sie? Geht nicht. Leben Sie alleine? Leben Sie alleine oder leben Sie, sind Sie verheiratet oder leben Sie alleine? So kann man fragen. Sind Sie verheiratet? Ich frage immer so, wenn ich meine Patienten anlässt, hier sage ich immer, Herr so und so, sind Sie verheiratet? Und dann frage ich, lebt Ihre Frau noch? Oder sind Sie verheiratet? Nein. Und dann sage ich, leben Sie alleine? Ne? Dann. Oder sind Sie verheiratet? Ja, dann frage ich, lebt Ihr Mann noch? Also nochmal. Sind Sie verheiratet oder leben Sie allein? Ich bin verheiratet, ja. Und lebe mit meinem Mann zusammen, Gott sei Dank. Sehr gut. Das freut mich. Und haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine gesunde Tochter. Wie schön. waren Sie in der letzten Zeit im Ausland oder haben Sie eine lange Reise gehabt? Eine längere Reise hatte ich nicht gehabt, nein. Ja, gut. Treiben Sie Sport regelmäßig? Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nein. Alles klar. Möchten Sie etwas Ihre Beschwerden hinzufügen, die etwas vielleicht, das mir entgangen ist? Ja, ich habe eigentlich alles gesagt. Ich hab wirklich Luftnot, Herr Doktor. Und es ist so, dass ich jetzt auch im Sitzen kaum Luft kriege. Mir geht es ganz schlecht darunter. Und es ist so eng in der Brust und ich habe das Gefühl, das Herz schlägt so schnell, dass es mir fast explodiert. Herzrasen, meinen Sie? Das schlägt schnell, ja, es schlägt sehr schnell. Haben Sie Schwellung bei Ihren Beinen? Meine Beine? Ja. Naja, meine Beine sind immer etwas dicker, tagsüber. Nachts wird es besser. Also wenn ich morgens aufstehe, sind die ja wieder schlanker und dann im Laufe des Tages werden die immer etwas dicker, meine Beine. Aber besonders vor allem morgens, ne? Ja, also morgens nicht. Nee, wenn ich morgens aufstehe, dann ist es etwas besser. Dann sind die nicht so dick. Aber dann im Laufe des Tages wird es wieder ein bisschen dicker. Ja. Können Sie flach liegen? Herr Doktor, momentan kann ich gar nicht liegen, weil ich so starke Luftnot habe. Ja, wie viele Kissen brauchen Sie zum Schlafen? Ich schlafe schon fast im Sitzen. So starke Luftnot habe ich momentan, die letzten paar Tage. Sonst normalerweise liege ich ganz normal im Bett und habe jetzt keinen sehr hohen Kissen. Ich kann hoch nicht schlafen. Ja, aber früher konnten Sie normal liegen und schlafen, ne? Richtig. Nur seit ein paar Tagen. Richtig. Alles klar. Haben Sie auch etwas bemerkt, dass diese Luftnot lindert? Nein, also momentan kann ich mir nicht helfen, deswegen bin ich hier, Herr Doktor, damit Sie mir helfen können. Ja, alles es gibt klar. Momentan jetzt nichts, was es lindert. Ja, Sie haben das Richtige gemacht, indem Sie ins Krankenhaus gekommen sind. Mhm. Jetzt werde ich bei Ihnen Vitalparameter zeichnen und Sie körperlich untersuchen. Jetzt nochmal. Jetzt werde ich Vitalparameter zeichnen und Sie körperlich untersuchen, geht nicht. Jetzt werde ich Vitalparameter messen. Messen und Sie körperlich untersuchen. Sehr gut, super. Mhm. Was meinen Sie mit Vitalparameter, Herr Doktor? Das verstehe ich leider nicht. Ihre Beatmung, Herzfrequenz, Atemfrequenz, Fieber. Nicht Beatmung, ne? Nicht Ihre Beatmung. Beatmung wäre, wenn wir den Patienten manuell oder maschinell beatmen. Ihre Atmung, also Ihre Atemfrequenz, Puls und die Sauerstoffsättigung. Genau. Okay. Nein, ich weiß, dass das schwer ist, aber Beatmung nicht die Beatmung, ne? Ja. Genau. Puls, Atemfrequenz, Puls, vor allen Dingen Sauerstoffsättigung und EKG, ne? Ja, natürlich, wir haben schon gemacht ein EKG. Okay. Ich gehe bei Ihnen von einem Verdacht auf Herzinsuffizienz aus. Was ist eine Herzinsuffizienz, Herr Doktor? Wenn Ihre Herz so überbelastet sind und nicht richtig funktioniert. Deswegen, was meinen Sie mit nicht richtig funktioniert? Nicht gut pumpen Ihre Blut zum ganz Körper, nach ganz Körper. und wir brauchen deswegen einige Untersuchungen durchführen bei Ihnen. Nee, also die Herzinsuffizienz habe ich nicht ganz verstanden. Das müssen Sie mir nochmal erklären. Was meinen Sie mit Herzinsuffizienz? Das habe ich nicht verstanden. Herzinsuffizienz, wenn Ihr Herz nicht gut pumpt. Nicht gut pumpt. Ich sage jeden Tag zu meinen Patienten, die verstehen das nicht, ne? Die verstehen nur, ihr Herz pumpt nicht gut, ihr Herz arbeitet nicht so gut, ihr Herz pumpt etwas weniger, als es soll. Ne? Ja. Soll weniger, als es soll. Das Herz pumpt nicht gut. Herzinsuffizienz, Herr Frau Schmidt, bedeutet Herzschwäche. Insuffizienz, genau. Schwäche. Genau. Alles klar? Okay. Können wir als das Gespräch anfangen? Von mir aus gerne. Ja. Çok uzattın. Rahatsız oluyorsanız çok ben deşeliyorum ya. Ich kann auch Yok biz rahatsız olmuyoruz. Sizin rahatsızlığınızdan dolayı kısa keselim diye Yusuf'la anlaştık ama uzun tuttu Yusuf. Hayır yani, hayır uzun tutsun. Kein Problem. Ben derim ona zaten. Alles gut. Biz sizi rahatsız etmemek için yoksa. Dua eder. Dua ilaç gibi geliyor sonra. Yoksa bizim keyfimiz yerinde. İyi sevindim. O 10 yıl önceki şeyi birazcık daha açar mısınız hocam? Ben Şirit Mahir, yani hasta anlatamadı. Ben pacemaker anladım ama başka arkadaşlar da Herz Katheter und Herzdruckpunkt diye anlamış. Ja, das soll jetzt der Ärztin sagen gleich. Sage ich gleich, wenn jetzt dir Patient vorstellt, okay? Okay. Ja? Ich bin nämlich neugierig, was er verstanden hat. Okay, ich bin soweit. Yusuf. Einen Moment bitte. Steh auf, Yusuf. Es ist natürlich, dieses Krankheitsbild Dyspnoe ist natürlich wie ein Chamäleon. Ne? Das kann ja alles sein. Ne? Das ist natürlich etwas, wenn man das in der Prüfung hat, dann muss man wirklich alle Krankheitsbilder kennen, ne? Was Dyspnoe machen kann. Gell? Nicht wahr? Okay. Hallo Frau Oberärztin. Hatten Sie kurze Zeit für mich? Ich möchte einen Patienten vorstellen. Ja, gerne. Ja. Frau Anna Schmidt, 68-jährige Patientin, hat sich heute bei uns mit einer Dyspnoe vorgestellt. Mit einer Dyspnoe sagt man nicht, ne? Stellt sich heute mit Dyspnoe bei uns vor. Eine Dyspnoe gibt es nicht. Dyspnoe ist ein Oberbegriff, ne? Sie stellt sich mit Dyspnoe vor. Okay? Ja. Stellte sich mit uns. Bei uns. Dyspnoe. Also nochmal. Stellt sich bei uns mit Dyspnoe vor oder kam zu uns mit Dyspnoe? Ne, so. Ja. Kam zu uns mit Dyspnoe. Sehr gut. Das ist super. Die Beschwerden seien schon lange, aber seit ein paar die Tagen. Die Beschwerden seien schon lange nicht. Die Beschwerden bestehen schon seit langem, ne? Bestehen schon seit langem. Ja, bestehen schon lange, aber würden sich seit ein paar Tagen verschlechtern. Früher habe Frau Schmidt nur unter Belastung diese Luftnot, was heißt Stopp? Ein super perfekter Satz endet ganz schlecht. Also, wie haben Sie das nochmal gesagt? Früher Frau Schmidt habe diese Beschwerden nur unter Belastung gehabt, genau. Aber jetzt auch in Ruhe. Sehr gut, ja. Jetzt auch in Ruhe, richtig, genau so ist es. Sie kann nur beim Sitzen schlafen. Sie kann momentan nur im Sitzen schlafen, nicht beim Sitzen, im Sitzen schlafen. Nur im Sitzen schlafen. Ja, und sehr als gut. Begleitsymptome berichtet sie Angina pectoris, Vertigo-Gefühl. Vertigo. Nein, sie hat gesagt, sie hat keine Brustschmerzen. Angina pectoris hat sie nicht. Angina, was heißt Angina? Schmerz. Pectoris heißt Brust, Brustschmerzen. Ich kann mich erinnern, gesagt zu haben, dass ich keine Schmerzen in der Brust habe. Keine Angina pectoris. Vorsicht mit dem Begriff, ne? Enge Gefühl. Sie berichtet über enge Gefühle in der Brust. Ja. Ja, enge Gefühl, Schwindel, Polycure. Ja. Und Tenesmus vesica. Was ist das denn? Harndrang. Achso, sagen Sie doch einfach Harndrang. Inkontinenz. Sagen Sie einfach Harndrang. Nee, Inkontinenz ist was anderes. Inkontinenz ist, wenn man in die Hose macht. Harndrang ist, man muss ganz oft auf die Toilette. Es drängt einen. Inkontinenz ist, wenn man das nicht halten kann. Das hat sie ja nicht. Sie hat nur den Drang. Es drängt sie. Okay, ja, richtig. Ja. Harndrang, ja. Sie muss 5 bis 10 Mal am Tag zur Toilette gehen. Nein, ich habe gesagt 4 Mal. 3 bis 4 Mal am Tag. Das stimmt nicht, 5 bis 10 Mal. Ich habe gesagt 3 bis 4 Mal am Tag und 2 Mal in der Nacht. Ja. Und ein Herzrasen und beim Ödeme sind auch ihr aufgefallen. Ja, sehr gut, genau, stimmt. Die Frage nach Husten, Fieber, Kopfschmerzen, ja. Tinnitus ja. Oder wurden verneint? Ja. An Vorerkrankungen leider Sie an Diabetes mellitus und Arterialhypertonie schon lange. Und dagegen nimmt sie Metoprolol 15 Milligramm 2 Mal am Tag, Ramipril. Nein, stopp. Wie viel Milligramm Metoprolol habe ich gesagt? 15 Milligramm Metoprolol gibt es nicht. Wenn Sie das sagen, weiß der Prüfer schon, dass Sie keine Ahnung haben. Metoprolol gibt es immer nur als 50er und als 100er. Oder aber 47,5 und 95 Milligramm. Das ist die Standarddosis Metoprolol. 50 und 100 oder 47,5 und 95. Das sind 2 verschiedene Marken. Metoprolol Succinat sind 47,5, normales Metoprolol sind 50 Milligramm. Okay? Ich habe 50 2 Mal am Tag. Okay, bitte keine 15, das gibt es nicht. 50, die halbe. Die niedrigste Dosierung von Metoprolol, was wir im Krankenhaus geben, ist 50 Milligramm die Hälfte, also 25 zum Beispiel. Oder 47,5 die Hälfte, ne? Nur, dass Sie das wissen. Also 50 Milligramm. 50 Milligramm Metoprolol. Okay, alles klar, stimmt, ja. Das nimmt sie zweimal, ein. Was noch? 2 Mal am Tag. Und Ramipril 5 Milligramm. Ja. Lercadipin 1 Mal am Tag. Xarelto 20 Milligramm 1 Mal abends. Was ist Xarelto? Ja. Torasemid 5 Milligramm 1 Mal morgens. Und es ist eine Laktoseintoleranz bei ihr bekannt. Keine Allergien bekannt auch. Sie hat noch nicht geraucht und trinke Alkohol gelegentlich nur auf Feiern. Sehr gut. Kein Drogenkonsum. Ihr Vater hatte Arterialhypertonie und Mutter hatte Herzkrankheiten, aber sie weiß nicht, was genau ist und auch daran gestorben. Habe drei Geschwister und eine hat auch ein Herzprobleme. Aber nee, eine hat auch Herzprobleme oder ein Herzproblem. Ein Herzproblem geht nicht. Ein und Mehrzahl geht nicht. Ne? Entweder sie hat ein Herzproblem oder sie hat Herzprobleme. Haben Sie es verstanden? Haben Sie es verstanden, ja, ne? Ja. Okay. Und eine Schwester hatte Schlaganfall und die andere ist gesund. Ja. Es wurde bei ihr ein Corona-Angiografie vor 10 Jahren gemacht. Sehr gut, genau. Die andere ist für mich nicht genau. Welche andere? Was meinen Sie damit? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was meinen Sie mit die andere ist nicht genau? Die andere Operation. Das ist ja dasselbe, was sie gesagt hat. Das ist doch ganz oft, dass wenn die Patienten eine Herzkatheteruntersuchung haben, dass die Gefäße nicht alle auf einmal machen können, dann wird nach 2 Tagen das andere Gefäß gemacht. Das heißt, das reicht, wenn sie sagen, sie hatte vor 2 Jahren vor 10 Jahren eine Herzkatheteruntersuchung. Das Einzige, was sie hätten den Patienten noch fragen müssen, ist damals bei diesem Eingriff, Intervention. Sie hat ja gesagt, die Patienten denken, dass das eine Operation ist. Das sagen die mir auch immer. Aber damit meinen die Herzkatheteruntersuchung. Und wenn Sie die Patienten fragen, war das eine Herzkatheteruntersuchung, dann sagen die ja. Und dann hätten Sie fragen müssen, die sind alt, die wissen das nicht, ne? Ist damals was gemacht worden? Haben Sie einen Stent bekommen oder ist mit einem Ballon was aufgemacht worden? Und dann sagen die ja. Die können Ihnen natürlich nicht sagen, welches Gefäß gemacht worden ist, aber das haben Sie vergessen zu fragen. Sie hat Ihnen gesagt, dass eine Herzkatheteruntersuchung war. Sie hätte Ihnen auch sagen können, nein, ich habe eine Herzkatheteruntersuchung gemacht, aber das war unauffällig. Die haben damals gesagt, das sagen die Patienten, die haben damals gesagt, dass alles in Ordnung ist. Man kann sagen, Herzkatheteruntersuchung ohne pathologischen Befund zum Beispiel, ne? Das wissen Sie jetzt nicht. Das haben Sie nämlich nicht gefragt. Müssen Sie das nächste Mal fragen, ne? Ist damals was gemacht worden? Aber Herzkatheteruntersuchung ist genau richtig, das meinte ich damit. Ja, ich meinte die andere Operation, schlafen gelegt. Schlafen gelegt. Was habe ich damit gemeint, mit schlafen gelegt? Herzschrittmacher, oder? Nein, was heißt schlafen legen? Was heißt jemand schlafen legen? Ist Umgangssprache. Ja, Anästhesie. Eine Anästhesie, eine Kurzanästhesie. Kurznarkose haben die gemacht. Jemanden schlafen legen heißt Kurznarkose. Okay, Kurznarkose und Schockabgabe, was ist das? Das müssen Sie wissen. Schockend. Ja, was machen... Kardioversion, oder? Aha, ja, eine elektrische Kardioversion haben die gemacht. So, okay. Nee, wir kommen da noch gleich. Okay, richtig, sehr gut. Ja, und... Jetzt wissen Sie es. Die haben sich schlafen gelegt, so sagen die Patienten das, ne? Die haben mich schlafen gelegt und haben einen Schock abgegeben. Dann wissen Sie ganz genau, die hat eine Kardioversion gehabt. Woher wissen Sie noch, dass es eine Kardioversion sein könnte? Es gibt einen ganz kleinen Hinweis bei den Medikamenten. Was nimmt sie denn ein? Xarelto. Warum nimmt sie Xarelto ein? Sie haben zum Beispiel die Patientin nicht gefragt, als sie gesagt hat, Xarelto, müssen Sie sofort fragen, immer, warum nehmen Sie diese Blutverdünnung ein? Manche wissen das nicht, dass das nur. Die meisten wissen das. Sie hätten mich fragen müssen. Dann hätten Sie die Anamnese viel einfacher gehabt. Warum nehmen Sie das ein? Warum könnte sie das einnehmen? Yusuf, sagen Sie mal. Warum könnte sie Xarelto einnehmen? Was gibt es für Gründe? Einmal? Herzinfarkt. Nein? Schlaganfall. Nein! Ja, schon eher. Also warum nimmt man Xarelto ein? Aber nicht beim Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt nimmt man was ein? Warfarin. Also, das haben Sie jetzt gesagt. Komm mal, nie wieder, okay? Heute zum ersten Mal und letzten Mal. Warfarin und Xarelto niemals beim Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt gibt es immer duale antithrombozytäre Medikamente. Ja? Ja. Keine orale Antikoagulation. Antithrombozytäre Medikamente, ASS, Aspirin, Clopidogrel, Rasugrel, was gibt es noch? Ticagrelor. Ne? Okay, diese Medikamente. Nicht verwechseln mit Xarelto. Xarelto ist eine orale Antikoagulation. Wann nimmt man Xarelto ein? Warum nehmen alte Leute, die zu Ihnen in die Praxis kommen oder in die Dinge, Xarelto ein? Vorhofflimmer. Jawohl, genau, das ist das allererste, was Sie haben. Jetzt gucken Sie mal, sie hat gesagt, vor 2 Jahren hat man mich schlafen gelegt und haben Schock abgegeben. Ne? Und dann hat sie noch Xarelto in der Medikation. Da kann man schon überlegen, ne? Hätten Sie fragen können, warum nehmen Sie denn Xarelto ein? Dann hätte sie Ihnen gesagt, ich habe eine Rhythmusstörung. Dann hätten Sie genau gewusst, das Vorhofflimmern hat sie schon mindestens 2 Jahre. Warum? Weil sie vor 2 Jahren schon eine Kardioversion hatte. Verstehen Sie, was ich meine? Vorhofflimmern. Warum nimmt man noch Antikoagulationen? Das heißt, wenn der Patient sagt, ich nehme Xarelto ein, dann fragen Sie immer, warum nehmen Sie das ein? So, erster Grund, Vorhofflimmern. Zweiter Grund, deswegen könnte sie das einnehmen. Warum geben wir orale Antikoagulation und wann? Bei welchen Patienten? Sehr gut, Thrombose. Was macht Thrombose nämlich noch, was auch Luftnot machen kann? Embolie, pulmonäre Embolie. Was für eine Embolie? Pulmonäre Embolie. Lungenembolie, sehr gut. Pulmonale arterielle Embolie. Was also? Lungenembolie. Das heißt, dann hätten Sie fragen können, dann hätten Sie schon gewusst, wenn Sie schon mal eine Lungenembolie hat, es kann sein, dass sie jetzt wieder eine Lungenembolie hat. Wenn Sie aber wissen, sie hat schon mal einen Vorhofflimmern hat und hat jetzt wieder Herzrasen und Luftnot, dann können Sie in eine andere Richtung denken. Also die 2 Sachen zum Beispiel. Ne? Kann man ja mal fragen. Okay, weiter. In der Sozialanamnese zeigt sich, sie sei verheiratet und lebt mit ihrem Mann. Mhm. Zusammen hat eine gesunde Tochter. Mhm. Reiseanamnese ist notwendig. Mhm. Aus den anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Herzinsuffizienz aus. Mhm. Differentialdiagnostisch kommen Lungenembolie oder ein Koachschub in Betracht. Ein was? Oder ein Lungenkrebs vielleicht. Nochmal, also anamnestisch kommen was in Frage? Herzinsuffizienz? Herzinsuffizienz? Was noch? Ja. Lungenembolie. Lungenembolie, was noch? Vorhofflimmern. Vorhofflimmern. Okay. Was ist bei ihr die wahrscheinlichste Diagnose? Jetzt, wo wir das alles zusammen besprochen haben. Wahrscheinlichste Lungenembolie. Nein. Nein. Warum ist die wahrscheinlich? Aber dann natürlich, das Problem ist, Dyspnoe ist wirklich eine schwierige Diagnose. Ehrlich, ich habe was Schweres genommen bei Ihnen und ich habe extra ganz wenig erzählt. Also, sie hat gesagt, sie hat schon mal eine Kardioversion gehabt, sie hat jetzt Herzrasen. Ich habe extra am Anfang nicht Herzrasen gesagt, weil es zu einfach gewesen wäre. Sie hat jetzt wieder Herzrasen, Beklemmung und Luftnot. Okay? Und hat vor 2 Jahren eine Kardioversion gehabt und hat Antikoagulation. Die meisten Patienten sind Wiederkehrer. Die meisten Patienten, die nochmal kommen, haben möglicherweise eine Tachyarrhythmie absoluta wieder, tachykardes Vorflimmern oder Vorflattern, was auch immer. Wir wissen es ja nicht, ne? Es wird wahrscheinlich Vorflimmern, Vorflattern sein. Meistens Vorflimmern. Und sind darunter kardial dekompensiert. Also sind sie mit der Diagnose Herzinsuffizienz gar nicht falsch. Möglicherweise ist sie kardial dekompensiert im Rahmen eines erneuten tachykarden Vorflimmerns. Ist das logisch für Sie? Das. Ja. Trotzdem haben Sie absolut recht. Also Herzinsuffizienz kommt in Frage. Ne? Warum? Weil sie ja tagsüber diese Knöchelödeme, sie steht nachts 2-mal auf zum Pipi machen. Ja? sie hat Luftnot und sie hat Engelgefühl, kann auch einfach eine kardiale Dekompensation, kann einfach Herzinsuffizienz sein. Ne? So. Was kann es noch sein? Sie hat gesagt, sie hat schon mal eine Katheteruntersuchung gehabt. Sie hat Engelgefühl und Luftnot. Das kann natürlich auch was sein? Auch ein MI sein. Myokardinfarkt. Richtig, es kann auch ein Myokardinfarkt sein. Oder einfach eine KHK. Ne? Sagen Sie einfach Myokardinfarkt, KHK. Ne? Das ist, wie soll ich sagen, keine typische, also Druckgefühl auf der Brust jetzt, ne? So wie Sie das beschreiben. Ja, muss man auch ausschließen. Sehr gut, genau. Das kommt als zweites in Frage bei ihr. Ne? Dann, also Herzinsuffizienz zum Beispiel sehr gut, Kardialdekompensation, Herzinsuffizienz. Muss man nur herausfinden, warum die Herzinsuffizienz, Kardialdekompensation. Wir haben jetzt gesagt, Tachyarrhythmie absoluter bei Vorflimmern, möglicherweise als die Ursache. Drittens haben wir gesagt, was haben wir jetzt gesagt nochmal? Lunge, Molliforer, Flimmern, Korne, Herzkrank. Koronare Herzerkrankung haben wir gesagt, genau, Ischämie haben wir gesagt, kann jetzt auch Problem sein, Myokardinfarkt, die Beschwerden. Und als viertes jetzt, was man noch überlegen müsste, ist, gucken Sie mal, sie hat gesagt, sie hat Schwindel, wenn sie sich körperlich anstrengt. Sie hat Engelgefühl, wenn sie sich körperlich anstrengt. Und sie hat schon seit Monaten auch Dyspnoe, wenn sie sich körperlich anstrengt. Passt alles Herzinsuffizienz, KHK, ne? Auf jeden Fall. Und Vorflimmern, Tachykardisvor. Aber was passt das auch noch? Diese Trias, Engelgefühl, Schwindel und Luftnot. Was sind diese typischen Trias? Zu welcher Krankheit passt das noch? Aortenklappenstenose. Aortenklappenstenose. Ne? Ganz typisch bei älteren Leuten. Ne? Ich meine, die ist 68 Jahre alt, die ist ja fast 70. Ne? Die ist jetzt nicht so alt, aber trotzdem passt. Ne? Und das kann man ganz einfach diagnostizieren, wenn man mit dem Stethoskop einfach mal drauf hört. Ne? Zweiter ICR, ja. Links, rechts, dann hat man dieses Systolikum. Ne? Okay. Und Lungenembolie, haben Sie gesagt. Sie hat jetzt keine einseitige Schwellung am Bein gehabt. Das haben Sie extra gefragt. Ne? Sie haben ja gesagt, welches Bein, beide Beine, Schwellung, ja, nein. Ne? Kann aber trotzdem noch sein. Aber das würde ich als letztere Diagnose bei ihr nehmen. Ne? Ich würde, so wie Sie es gemacht haben, Herzinsuffizienz, Lungenembolie ist nicht so ganz wahrscheinlich bei ihr erstmal. Dann würde ich sagen, und auch dieses Karzinom der Lunge, das würde ich sagen, aber ganz, ganz zum Schluss. Ne? Die wichtigsten bei ihr sind Herzinsuffizienz, Kardialdekompensation, Kardioversion, Tachyarrhythmie, Vorhofflimmern, KHK, Zustand nach Herzkatheteruntersuchung, ne, dass sie da was hat, Vorbefunde besorgen und dann Aortenklappenstenose, Lungenembolie und so weiter und so fort dann. Sehr gut, okay. Und was machen Sie jetzt mit der Patientin? Jetzt. Kriegen Sie das jetzt alles ganz schnell raus, was sie für Probleme hat? Soll ich erklären oder gehen wir Diagnostik. Schokolade, so, dann bitte eine Ader wieder nehmen. Kriegst du mal, wie wir kommen lassen? Die Ader, ganz kurz. So, meinen Verdacht zu bestätigen, würde ich diese Untersuchungen durchführen. Erstmal ein EKG natürlich und danach werde ich Vitalparameter messen. Mhm. Dann nehme ich Blut ab und Laboruntersuchungen machen. Die Vitalparameter haben Sie ja sofort schon gemessen am Anfang, ne? Sie machen ein EKG. Ja, okay. EKG. Genau, und im EKG können Sie schon mal sehen, ob es eine Tachyarrhythmie ist. Hebungen. Oder ein Myokardinfarkt. Ja. Sagen Sie es, genau, sagen Sie es bitte. Ja. Was sehen Sie im EKG? Neu bestehende Schenkelblocks. Ja, aber was wollen Sie jetzt vor allen Dingen sehen beim EKG? Vor allen Dingen, wenn Sie denken, dass es ein Vorflimmern ist, das sehen Sie. Ne? Sie sehen, ob es ein Vorflimmern ist. Sich sehen Sie, was noch? Myokardinfarkt natürlich, das ist das Erste, was wir sehen wollen. Ne? Haben Sie ja schon gesagt eben. Ja, das heißt, was sehen Sie? Lungenembolie. Was sieht man beim Myokardinfarkt? ST-Hebungen, ne? Oder ja. ST-Senkungen? Und bei der Lungenembolie, was sieht man da? Das ist mir entgangen jetzt. Aber kann man auch etwas. Ja, kann man wirklich sehen. Gucken Sie mal, beim Vorhofflimmern ist das Herztachykard, ne? Schnell. Also schneller auf jeden Fall als 100, 120, 130, 140 bis zu 170, ne? Schneller sogar, ne? Ja. Beim Vorflimmern, ne? So, wenn die Vorflimmern haben, haben die so ungefähr eine Frequenz von 140 bis 180. Aber die sind unregelmäßig. Bei der Lungenembolie haben die eine Sinustachykardie. Die haben einen Sinusrhythmus und sind schnell. Ja? So ungefähr, ja, so um die maximal so 120, so 130 sind. Das ist eine Sinustachykardie einfach, ja? Und ja. Die haben ein, was können die noch haben? Typisches Zeichen für eine Lungenembolie ist eine Sinustachykardie und typisches Zeichen ist was noch bei einer Lungenembolie? Ein Rechtsschenkelblock. Wenn Sie die Kombination Rechtsschenkelblock plus Tachykardie im EKG sehen, Sinustachykardie, dann müssen Sie immer, immer hellhörig werden und denken, ah, der hat Luftnot, das könnte auch eine Lungenembolie sein. Ne? Es sei denn, Sie haben eine Tachyarrhythmie, ne? Dann wissen Sie ganz genau, was die Ursache ist. Ne? Dann ist das wieder eine Tachyarrhythmie, einfach fertig, oft. Oder hat SD-Hebungen. Okay? Okay, das heißt, mit dem EKG haben Sie schon mal ausgeschlossen, ob es eine Tachyarrhythmie ist. Wenn es ein Sinusrhythmus ist und der Patient hat immer noch Luftnot, kann es kein Vorflimmern sein, die Ursache. Ja? Okay, dann haben Sie Labor gemacht. Was machen Sie im Labor? Was bestimmen Sie im Labor? Erstmal Herzenzymen. Was? CK, CKMB, Troponin, sehr Myoglobin. Kein Myoglobin. No. Nein. Only Troponin, CK und CKMB. Okay. Und DDMR, um ein Lungenembolie aufzuschließen. Sehr da. Gut, genau. Und was kann man noch machen? Also was kann man noch bestimmen? Sollte man bestimmen im Labor BNP, ne? Im Labor BNP. Meinen Sie? Im Labor, pro BNP noch. Wegen, da wissen Sie, ob der eine Herzinsuffizienz hat oder nicht, ne? Rechtsherzbelastung zum Beispiel. Herzschwäche, ja. Ne, wenn es pro BNP erhöht ist. Auch würde ich ein Herzecho durchführen, um ein Rechtsherzbelastung zu bestimmen. Auszuschließen, genau. Zu sehen, auszuschließen, genau. Um auszuschließen, eine Rechtsherzbelastung auszuschließen, können Sie auf jeden Fall sehr gut Echo, super. Und was noch? Was sieht man im Echo noch? Im Echo? Im Echo können Sie sehen, ob der Ejektion, Traktion, Werte messen. Ja, Sie können die Pumpfunktion messen. Sagen Sie einfach Pumpfunktion, ne? Bestimmen vom Herzen durch die EF. Sie können die Pumpfunktion messen. Was haben Sie dann bestimmt, wenn Sie die Pumpfunktion haben? Was wissen Sie dann? Es zeigt einen Myokardinfarkt. Nein! Pumpfunktion zeigt nicht Myokardinfarkt, immer. Nein. Pumpfunktion haben Sie erstmal die Herzschwäche. Haben die Herzschwäche ausgeschlossen mit der Pumpfunktion, okay? Könnte, warum? Genau, aber es könnte auch sein, dass wenn er eine eingeschränkte Pumpkraft hat, dass es ischämisch bedingt ist, ne? Absolut richtig, aber dann haben die auch Wandbewegungsstörungen, okay? Wandbewegungsstörungen. Auch, wir können auch beurteilen, Wandabschnitte. Sag ich doch, das sind die Wandabschnitte. Man sieht die Wandabschnitte. Wandbewegungsstörungen, Wandabschnitte. Wandabschnitte, ob die gut bewegen sich. Also man sieht, sehr gut gesagt, Rechtsbelastungszeichen. Man sieht die Pumpfunktion, Herzschwäche. Man sieht anhand der Pumpfunktion und Wandbewegungsstörungen, ob da eine Herzkranzgefäßerkrankung vorliegt, eine ischämische Herzerkrankung vorliegt. Und was noch? Was war unsere Differentialdiagnose noch? Was könnte es noch sein? Was sehen wir noch im Echo? Was habe ich gesagt? Aortenklappenstörung. Ja, richtig. Man sieht die Aortenklappe. Das ist eine super Untersuchung, die Echokardiographie, wo Sie Pumpfunktion, die Klappen, das rechte Herz beurteilen können. Ist das nicht toll? Da haben Sie mit einer Untersuchung schon so viel ausgeschlossen. Wenn Sie dazu noch passend das EKG haben, und dann noch das Labor, dann können Sie sagen, der Patient hat das fertig. Okay, alles klar. Ein Röntgenthorax ist erforderlich, oder? Auf jeden Fall, finde ich sehr gut, weil dann sehen Sie, ob der Patient was hat. Das sehen wir, die Infiltraten oder Aber es geht jetzt nicht um Infiltrate, wenn sie Luftnot hat, vor allen Dingen. Ne? Wir gehen ja wovon aus? Sie haben gesagt, eine Herzvergrößerung. Was wollen Sie sehen? Herzvergrößerung sehe ich auch im Echo. Was wollen Sie sehen im Röntgen? Wasser. Stau. PV-Stau. Ob der Patient Wasser in der Lunge hat. PV-Stau. Okay? Weil den Pleuraerguss, den sieht man am besten, wenn sie mit dem Echo fertig sind, mit dem Ultraschall. Das mache ich dann bei den Patienten, die Luftnot haben. Ne? Dann sieht man dann die Ergüsse. Ja. Okay? Und gegebenenfalls auch eine Angiografie, aber... Herzkatheteruntersuchung, meinen Sie? Ja. Ja, das sind Sachen dann, die hängen davon ab, was dann im Labor rauskommt. Ne? Also CK, CKMB, Troponin, Echo, je nachdem, was da rauskommt, kann man dann natürlich auf jeden Fall im Vergleich dann auch eventuell noch eine Herzkatheteruntersuchung machen. Sehr gut, wiederholen, ne? Weil die andere ist zu lange her. Und man muss vor allen Dingen die Vorbefunde holen von damals, ne, und gucken, was da rausgekommen ist. Ja. Im Verlauf. Richtig, genau. Was machen Sie mit der Patientin jetzt? Jetzt möchte ich Patienten Intensivstation einnehmen. Nein, muss nicht auf die Intensivstation. Sie muss auf eine Überwachungsstation. Sagen Sie einfach nur stationär aufnehmen. Ne? Ja, muss stationär aufgenommen werden. Sie machen sofort Sauerstoff dran über die Nasenrinne. Sauerstoffzufuhr. Sauerstoffgabe, sehr gut. Sauerstoffgabe, stationäre Aufnahme, Sauerstoffgabe, was noch? Analytikum. Ganz einfache Sachen, was ihr sofort machen könnt. Nee, was können Sie geben, wenn Sie sagen Herzinsuffizienz? Das ist das Erste, was Sie geben, das Patienten schon hilft. Lasix. Diuretikum IV. Ja. Ne, intravenös Diuretikum. Jetzt, welche Diagnose gehen wir ein? Was haben Sie jetzt gesagt? Wo geben wir die Diagnose ein? Das ist falsch, nein. Von welcher Diagnose gehen wir aus? Fragen Sie nochmal. Welche Diagnose gehen wir aus? Ja, jetzt. Genau. Genau. Also meine Diagnose war, aber es war richtig, Sie haben Herzinsuffizienz gesagt, dass sie eine kardiale Dekompensation hat im Rahmen dieser Tachykardenrhythmusstörung. Kardiale Dekompensation bei Tachyarrhythmia absoluta bei bekanntem Vorflimmern. Das war meine Diagnose. Aber man hätte hieraus, in dieser Prüfung kann man nicht durchfallen. Wenn man wirklich alle Differentialdiagnosen erklärt, wenn Sie sagen, ich gehe von einer Herzinsuffizienz aus, weil ich denke, das ist so und so, auch gut. Wenn Sie sagen, ich gehe von einer Lungenembolie aus, obwohl die Patientin beidseits jetzt keine richtige einseitige Schwellung hat, ja, aber Sie können sagen, begründen Sie das, Sie können sagen, Patient ist tachykard, ja, und Patient hat Luftnot und deswegen gehe ich von der Lunge. Kann man doch, also man kann hier nicht durchfallen in dieser Prüfung. Wenn man das alles gut begründet und Sie haben das, also Sie sprechen sehr gut Deutsch, haben Sie super gemacht, ne, kann man nicht durchfallen. Aber ein bisschen mutiger, Sie können das doch, nicht so schüchtern. Sie machen das gut. Ja, danke schön. Ich war ein bisschen untergefallen, aber jetzt also. Was heißt untergefallen? Nochmal. Was meinen Sie damit? Ich meine, ne. Was meinen Sie damit? Weiter. Nein? Was meinen Sie damit? Untergebracht, oder? Was heißt das? Was möchten Sie damit sagen? Das Modum die Sterne. Modunuste gibt es auf Deutsch nicht. ich war ein Niermodunuste. Depression hastalarında böyle untalı bir kelime kullanıyorduk da. Anladım. Onun almacısı ne demek istiyorsunuz acaba? Modum düştü. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Yani modeliniz mi kötüleşti? Onu mu istiyorsunuz? Nein. Jetzt okay, bin ich... alles klar.